Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi jabil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan. Allah, salamullah, ala